Der Vater von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mit einem Trupp entschlossener Gesellen entwich im Traum ich heimlich übers Weltmeer. In finsterer Nacht erreichten wir die Heimat. Die einen hielten mit gespannter Büchse am Tor der Kirchhofmauer wacht. Der Rest versah die Pferde. Nach dem Grab des Vaters schlich ich hinüber und mit banger Hast, verhaltenen Atems, fing ich an zu schaufeln. Ich grub und grub. In bodenlose Tiefen tauchte der Spaten. Doch vergebens. Vater, rief ich am Boden hingestreckt, ich bin's. Die Pferde stehen bereit. Auf, lass uns fliehen. Da stand er plötzlich neben mir, leibhaftig und wahr, als wär er niemals tot gewesen, nur etwas müde. Mit den Händen fasste er meinen Arm, sein Auge blieb geschlossen, und wie im Traume lallte seine Zunge. Ich hob ihn rasch aufs Pferd, und während wir mit hoffnungsfrohem Mut von dannen sprengten, begann ich ihm von Völkerkrieg und Frieden und was sich anderes seither zugetragen, zu melden und zu schildern. Muntrer wurde sein Angesicht und öfters nickt er lächelnd. Allmählich aber schlottert er im Sattel. Der Körper sank, die Hände suchten Stütze. Unruhig schüttelt er den weißen Bart. Dann flüstert er mit tonverlassener Stimme. Es wird mir doch zu schwer. Ich möchte ruhen. Und während ich ihn aus dem Sattel hob, entdeckte ich plötzlich, dass ihm eine Wunde, vom Hemd verdeckt, die mächtige Brust zerfraß. War alles hohl inwendig, gleich als wenn er unter der Haut nicht Fleisch und Bein mehr hatte. Und ich begriff, dass ich ihn nie mehr rette. Ende von Der Vater. Aufgenommen von Dom Bombadil.